Oder hast du einen anderen Vorschlag? Was soll ich mit dir tun? Freilassen sollst du mich. Närrin. Du sollst mich freilassen und mir einen deiner Freier geben. Es wird ohnehin bald keiner mehr übrig bleiben. Sie wären selbst für dich zu dumm, Pnina. Freier scheinen tatsächlich dümmer zu sein als andere Männer. Jedenfalls sind es Prinzen und sie haben mein Land. Mehr verlange ich nicht. Ich kann mir nicht leisten, solch hohe Ansprüche zu stellen wie du. Das hättest du dir auch nicht leisten können, als du noch eine Prinzessin warst. Aber gut, ich will es mir überlegen. Vielleicht werde ich den Nächsten zu deinen Gunsten begnadigen. Und wenn gerade der dich besiegt? Du weißt, dass das nicht sehr wahrscheinlich ist. Es ist doch möglich, Turandot. Du kannst doch nicht klüger sein als alle Männer. Bisher jedenfalls scheint es so. Der Kaiser kommt. Er ist im Nachtgewand. Ich will mich entfernen. Nein, bleib. Du wirst dich an Herrscher im Nachtgewand gewöhnen müssen. Ja, Turandot. Vater, was tun Sie denn hier noch so spät in der Nacht? Spät? Ist es schon spät? Mitternacht ist vorbei. Mitternacht ist... So. Ja, siehst du, mein Kind, so gut hat man mich unterhalten. Wer hat Sie denn so gut unterhalten, Vater? Wer? Ach so, der Prinz von Astrachan natürlich, mein Gast. Ich wusste gar nicht, Vater, dass Sie einen Gast im Palast beherbergen. Ach, das wusstest du nicht? Ja, der Prinz von Astrachan ist angekommen, vor einigen Tagen schon. Heute Abend haben wir wieder zusammen getafelt, uns dabei aufs Köstlichste unterhalten. Ein charmanter Gesellschafter. Und was, Vater, hat Sie bewogen, nach dieser köstlichen Unterhaltung mich aufzusuchen und dazu im Nachtgewand? Oh, was mich bewogen hat, dich zu... Nun, ich dachte mir, es würde dich interessieren. Das ist Ihnen eben erst angefallen, Vater. Steckt nicht noch etwas anderes dahinter? Was sollte denn dahinter stecken? Nun, vielleicht ein neuer Freier? Mein Kind, ich kann es nicht leugnen. Der Prinz von Astrachan ist deinetwegen gekommen. Ich hatte es mir doch gedacht. Er will um dich anhalten und ich muss ehrlich sagen, mein Kind... Die Götter scheinen es gut mit dir zu meinen, Pnina. Was hat denn deine Sklavin damit zu tun? Ich werde es Ihnen sogleich erklären, Vater. Sprechen Sie weiter. Ja, wo war ich? Ach so, ja, also der Prinz. Mein Kind, bedenke, wir haben bisher 29 Freier aus königlichem Geblüt... 19, Vater. Ja, so gut. 19 Freier aus königlichem Geblüt hinrichten lassen. Das heißt vielmehr, du hast es getan, mit Hilfe meines Kanzlers Hüd, denn die Götter strafen mögen. Denn dass ich unschuldig bin, wissen sie. Du sollst nicht noch mehr Schuld auf dich und den chinesischen Thron laden. Deshalb will ich, dass du den Prinzen von Astrachan erhörst. Er ist eine sehr einnehmende Persönlichkeit. Vater, die Götter wissen auch, dass ein Gelübde nicht gebrochen werden darf. Und wenn sie mich vermählen wollen, so werden sie mir ihren göttlichen Willen kundtun, indem sie einen Freier über mich siegen lassen. Bisher haben sie es nicht gewollt. Ach, mein Kind, ich kenne dich und weiß, dass du gar nicht an die Götter glaubst. Das ist gleichgültig, Vater. Ich handle so, als glaubte ich an sie. Und das Volk glaubt, dass ich an sie glaube. Darauf kommt es doch an. Und Sie, Vater, der Sie an die Götter glauben, müssen wissen, dass es zur Reue schon etwas spät ist. Die Götter fangen nicht erst beim 20. Opfer zu zählen an. Du lästerst, mein Kind. Ich lästere nicht, Vater. Wer nicht an die Götter glaubt, dem ist der Glaube fremd und er kann auch nicht lästern. Aber gut, Vater. Einen Teil Ihres Wunsches will ich berücksichtigen. Ich will den Prinzen erst im Gespräch besiegen, denn das darf ich ihm nicht ersparen. Dann will ich ihn insgeheim begnadigen und ihn meiner Sklavin Pnina zum Gemahl geben. Kind, bist du von Sinnen? Unter der Bedingung, dass beide sofort das Land verlassen. Und vorausgesetzt, dass sie ihn will, natürlich. Einer Sklavin? Sollen wir denn jetzt nach 29-facher Blutschuld... 19-facher. 19-facher Blutschuld auch noch die Schuld einer Beleidigung auf uns laden? Kind! Der Prinz wird es vorziehen, sich hinrichten zu lassen, und ich muss sagen, mit Recht. Das glaube ich nicht, Vater. Wie kommst du denn überhaupt auf die Idee? Ich, Majestät, will es Ihnen erklären. Du? Bist du die Sklavin Pnina? Das bin ich. Aber ich war einst die Prinzessin Pnina. Und ich wäre es heute noch, wenn Sie, Majestät, nicht unser Reich überfallen, erobert und die Hauptstadt dem Erdboden gleichgemacht hätten. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber es gibt viele hier an diesem Hof, die wir mit unseren Eroberungen aus der gewohnten Lebensbahn haben reißen müssen. Weil das bringt das Verhältnis der Völker untereinander nur einmal so mit sich. Übrigens ist auch das weniger meine Schuld als die meines Kanzlers und die deiner Herrin. Das habe ich heute Nacht schon mehrmals zu hören bekommen. Aber Pnina, einen Freier interessiert das alles nicht. Er will die Prinzessin Turan dort, weil sie schön ist. Und die Reich, weil es groß und mächtig ist. Und er ist bereit, für diesen Wunsch in den Tod zu gehen. Obwohl, das muss ich sagen, mir das Letztere weniger begreiflich ist. Jedenfalls, Vater, der Prinz von Astrachan soll keine Ausnahme sein. Es sei denn, Pnina will ihn. Wo ist der Prinz? Wo soll er anders sein als in den Gastgemächern? Geh hinüber, Pnina, und sprich mit ihm. Turan, dort, ich verbiete dir. Um diese Zeit, Prinzessin, wird er meinen Besuch gewiss missdeuten. Du wirst deine Tugend zu verteidigen wissen, Pnina. Du bist von Sinnen, Turan, dort. Geh in meinem Auftrag und warne ihn in meinem Namen vor der Prüfung. Das kannst du als Zeugin von 19 Hinrichtungen mit gutem Gewissen tun. Verwickle ihn in ein Gespräch. Ich erlaube es nicht. Und beobachte ihn dabei. Du sollst ihn haben, wenn er dir gefällt. Sehr wohl, Prinzessin, ich gehe. Vater, wenn das nicht menschlich gehandelt ist. Mein Kind, du weißt nicht, was du tust. Ich habe es bisher immer gewusst. Wer ist da? Eine Sklavin der Prinzessin Turan dort will euch sprechen. Eine Sklavin? Um diese Stunde? Seltsame Sitten. Was will sie denn? Sie besteht darauf, mit euch selbst zu reden. Sie sagt, dass sie einen Auftrag von der Prinzessin habe. So lass ihr meinetwegen herein. Seid gegrüßt, Prinz. Meine Herrin Prinzessin Turan dort hat mir aufgetragen, euch zu... Du bist es, Pnina. Ich muss sagen, dich hätte ich hier mal am wenigsten erwartet. Das kann ich mir vorstellen. Du also bist der Prinz von Astrachan. Und du bist eine Sklavin, Pnina? Du heißt doch noch Pnina. Ich heiße noch Pnina. Ich habe es nicht nötig, mir neue Namen zu geben. Natürlich nicht. Das haben nur solche nötig, die keinen eigenen Namen haben. Hier also sehen wir uns wieder. Ich muss sagen, ich bewundere dich. Das weiß ich, Pnina. Du hast es damals schon getan. Aber nicht ganz aus demselben Grunde. Jetzt weiß ich immerhin, wer du bist. Aber liebes Kind, das weiß ich doch selbst kaum. Damals warst du der Prinz von Segalpur. Und ich, ach, ich war eine wohlbehütete Königstochter in der Residenz eines mittelgroßen Reiches. Mittelgroß? Es war eher klein. Und da wehtest du daher mit deinen Geschichten aus der großen Welt. Ja, ich war ja auch damals schon allerhand herumgekommen. Der Prinz von Segalpur, wie das klang. Ich finde auch. Es war tatsächlich einer meiner besten Titel. Und es war eigentlich auch eine schöne Zeit bei euch, findest du nicht? 2 Monate war ich an eurem Hof. 3! Oh, 3 sogar. Das ist aber schon eine besondere Auszeichnung für euch. So lange war ich an anderen Höfen nicht. Und plötzlich warst du verschwunden. Und dann stellte es sich heraus, dass es Segalpur gar nicht gibt. Und du warst schon inzwischen weit über alle Berge und schon dabei, die nächste Prinzessin unglücklich zu machen. Soweit ich mich erinnere, habe ich niemals eine Prinzessin unglücklich gemacht. So? Und mich? Auch dich nicht, Pnina. Soll ich dir etwa noch dankbar sein dafür, dass du mich hast sitzen lassen? Nun, ich habe dich manches gelehrt. Dass du es jetzt nicht gebrauchen kannst, das war nicht vorauszusehen. Jedenfalls habe ich 3 Monate lang versucht, dich glücklich zu machen. Aber du, mit deinem alles überflutenden Ehrgeiz, hast immer nur an deine glorreiche Zukunft als Herrscherin gedacht. Hast Eroberungspläne geschmiedet. Du warst schon damals so berechnet und so kalt, um wirklich genießen zu können. Willst du mir etwa einreden, dass du bei mir geblieben wärst, wenn ich anders gewesen wäre? Heute will ich dir überhaupt nichts mehr einreden. Ich gebe zu, ich hatte nicht die Absicht, mich zu binden. Aber das konntest du ja schließlich damals nicht wissen. Aber reden wir nicht mehr davon. Du bist für deinen Ehrgeiz bestraft. Und ich? Ich bin nicht mehr jung. Das Dasein eines ewigen Freiers wird langsam schal. Die Chancen verringern sich. Die Welt ist einfach nicht groß genug, Pnina. Dies hier, dies ist das letzte Reich, das sich mir bietet. Jedenfalls hat kein Freier der Prinzessin Turandot ein weiteres betreten. Hier bist du am Ziele. An einem dieser Tage, wahrscheinlich schon morgen, wirst du auf einen kleinen Wink der Prinzessin abgeführt. Und wenn am nächsten Morgen die Hähne krähen, da denkt kein Mensch mehr an dich. Das, liebe Pnina, das wird sich zeigen. Ich glaube, du siehst so schwarz. Ein ruhmloses Ende erwartet dich und es geschieht dir recht. Ich muss sagen, du bist recht hart. Das Sklavendasein scheint dich mitgenommen zu haben. Vielleicht ist das ganz gut für dich. Du bist ein Ungeheuer. Im Gegenteil, ich komme, um ein Ungeheuer zu bändigen. Du tust, als sei die Prinzessin dir sicher, aber ich rate dir, trau dir nicht allzu viel zu. Und bedenke, ich bin auch noch da. Ach, du hast die Absicht, mich zu verraten. Ich werde es mir ersparen können. Ich nehme an, du wirst den Weg aller Freier gehen. Aber vielleicht verrate ich dich doch. Ich werde es darauf ankommen lassen. Na, du müsstest ja erfahren genug sein, um zu wissen, dass verletzter Stolz ein böser Stachel ist. Du glaubst nicht, dass ich der Liebe fähig bin. Aber nimm an, ich hätte dich geliebt. Ja, aber dann müsstest du mir doch eigentlich helfen. Nein. Wer denkt, dass die Liebe so aussieht? Der irrt. Och, liebe Pnina. Was verstehst du von der Liebe? Außerdem könnte ich dir auch gar nicht helfen, selbst wenn ich wollte. Ich kenne die Gesprächsthemen der Prinzessin nicht im Voraus und noch weniger die Antworten. Könntest du mich nicht zu ihr bringen? Was fällt dir ein? Das ist gegen das Gesetz. Sie würde mich hinrichten lassen. Sie hat mir ohnehin heute Nacht schon damit gedroht. Sie wird ihre Gründe gehabt haben. Gründe? Ich wollte ihr nicht vorlesen, das war alles. Es ist nicht leicht mit ihr. So scheint es. Aber sie muss schön sein. Behauptet man. In Wirklichkeit ist sie nicht schöner als ich. Aber dafür wesentlich älter. Immerhin haben 19 Freier ihr Leben für sie aufs Spiel gesetzt. Aber keiner von ihnen hat sie gesehen, ehe er sich auf dieses Wagnis einließ. Es ist wie eine seltsame Krankheit, die über weite Entfernungen hinweg von einem Prinzen auf den anderen übergreift. Auch mich scheint diese Krankheit ergriffen zu haben. Je mehr ich mich dem chinesischen Reich näherte, desto mehr zog es auch mich zur Ursache dieses Übels. So wirst auch du zugrunde gehen. Ach, was kümmert mich das? Lass dich besiegen, verliere deine Würde, die du vielleicht nie gehabt hast. Brich in Tränen aus, wie gestern der Prinz von Persien. Hat er das getan? Es stirbt sich nicht so leicht. Das wirst du auch lernen müssen. Ich gehe jetzt. Gute Nacht. Und rechne mit den Gegebenheiten. Vielleicht tust du am besten daran, mich als deinen Feind zu betrachten. Gute Nacht. Und grüß mir die Prinzessin. Was war eigentlich dein Auftrag? Er hat sich schon erledigt. Gute Nacht. Nun, hast du mit ihm gesprochen? Ja. Und, willst du ihn? Ich will ihn nicht. Dann ist also sein Schicksal besiegelt. Vielleicht. Was heißt vielleicht? Vielleicht wird er dich besiegen. Er ist sehr klug. Willst du sagen, dass er mich an Intelligenz übertrifft? Ich will gar nichts sagen. Ich bin müde. Darf ich schlafen gehen? Nein, du sollst mir vorlesen. Ich will nicht vorlesen. Pnina. Gut. Ich lese vor. Und du sollst nicht du zu mir sagen. Deine Vergangenheit ist mir gleichgültig. Du tätest gut daran, sie zu vergessen. Noch nicht. Ich will es noch einmal mit ihr versuchen. Lies jetzt.

Ist es schon so weit? Man versammelt sich soeben. Prinzessin, mögen die Götter Ihnen den Sieg schenken und Triumph für unser Reich. Die Götter schenken nichts als Triumph. Es fragt sich freilich immer, für wen? Ach, du lässt das schon wieder, mein Kind. Das Wort Götter klingt nicht gut aus deinem Mund. Aber ein wenig Vertrauen auf die Götter könnte dir heute vielleicht nützen. Zum ersten Male scheint dein Prinz seinen Kopf nicht schon vor der Prüfung verloren zu haben. Er wird ihn bald nach der Prüfung verlieren. Ich bin bereit. Astrachan, ihr seid gekommen, um Turandot, Prinzessin von China, zu freien. Ja, Herr Oberrichter. Ihr seid bereit, die Prüfung auf euch zu nehmen. Das die einzige Möglichkeit ist, die Prinzessin kennenzulernen? Prinz Kalaf von Astrachan, ich frage euch nicht, sondern ich spreche zu euch. Ihr seid also bereit, die Prüfung auf euch zu nehmen. Besteht ihr sie, so nehmt euch die Prinzessin zum Gemahl. Besteht ihr sie nicht, so werdet ihr, wie das Gesetz, das aus dem Gelübde der Prinzessin entspringt, es befiehlt, vor Einbruch der Nacht hingerichtet. Die Prüfung besteht im Gespräch, in Frage und Antwort. Jedoch nur der Prinzessin ist es erlaubt zu fragen. Dem Freier ist es auferlegt zu antworten. Die Wörter Ja und Nein gelten nicht als Antwort. Wer von den Partnern zuerst im Gespräch stockt oder den Faden verliert, sei es die Prinzessin oder der Freier, der ist besiegt. Indessen das Gespräch muss so lange währen, bis einer der Gesprächspartner stockt oder den Faden verliert. Die Weisen sind das Schiedsgericht. Der Kaiser spricht das Urteil aus. Habt ihr das verstanden, Kalaf, Prinz von Astrachan? Genau, es ist nicht allzu schwer. Spart euren Kommentar. Seid ihr bereit, Prinz? Ich bin bereit. So mag die Prüfung beginnen. Guten Morgen, Prinzessin. Haben Sie wohl geruht, Prinz? Ich habe so vorzüglich geschlafen, dass man mich zur Prüfung aus tiefem Schlummer wecken musste. Dennoch sieht man Ihnen an, dass Sie erregt sind, Prinz. Sie sind blass. Oder täusche ich mich? Sie täuschen sich, Prinzessin. Ich komme aus einem Land, wo die Hautfarbe von der Bewohner Ihres Reiches verschieden ist. Gleicht sie hier der einer reifen Birne, so gleicht sie bei uns der eines frischen Pfirsiches. Und welche ist die schönere? Das, Prinzessin, verbietet mir die Bescheidenheit zu sagen. Bescheidenheit, Prinz. Sie wissen Ihre Bescheidenheit gut zu verbergen. Keine Tugend, Prinzessin, ist von Ansehen zu erkennen. Außer der Schönheit, falls man diese zu den Tugenden rechnen will. Von meinem Vorfahr, dem Kaiser Yomin, erzählt man sich, dass ein einziger Blick von ihm die Menschen veredelt habe. Verehrte Prinzessin Turandot, Sie wissen doch, keiner ist mit Tugenden so reich gesegnet wie ein rechter Vorfahr. Vor allem, wenn er schon lange tot ist. Prinz, Ihre Formulierungen sind kühner, als für Sie gut ist. Nun, Prinzessin, Sie dürfen von mir als Fremdling nicht die Pietät erwarten, mit der Sie pflichtgemäß Ihren Ahnen gegenüberstehen. Ein Blick vom Kaiser Yomin ließ den Mörder weinend seine Tat gestehen und den Dieb sein gestohlenes Gut vor ihm ausbreiten. Und milde wie er war, nahm der Kaiser vielleicht das Gut an sich. Prinz, ich möchte Sie zum zweiten Male warnen. Prinzessin, ich hätte diese Feststellung in die Form einer Frage gekleidet, wenn mir bei dieser Prüfung das Fragen erlaubt wäre. Die Gemahlin des Kaisers war so keusch, dass sie den Blick in Gegenwart von Männern stets gesenkt hielt. Vielleicht, um die Geschenke zu prüfen, die ihr mancher Liebhaber heimlich in den Schoß warf. Ich warne Sie zum dritten Male, Prinz. Sie gehen zu weit. Ich bitte um Verzeihung, Prinzessin. Die Regel schreibt nun einmal eine Antwort vor. Sie schreibt aber nicht vor, wie weit ich damit gehen darf. Ich sehe, Prinz, Ihnen mangelt der Sinn für große Tradition, der unseren Fürstengeschlechtern im hohen Maße zu eigen ist. Vielleicht, Prinzessin, fehlt mir aber auch nur der Sinn für eine Tradition, die solch seltsame Früchte wie Ihr Gelübde zeitigt. Vielleicht, Prinz, ist Ihre Ahnenreihe nicht der Gestalt, dass man bei Ihnen das rechte Verständnis voraussetzen sollte. Vielleicht. Das war keine ausreichende Antwort. Wenn ich mich nicht täusche, Prinzessin, ist jedes Wort außer Ja und Nein eine ausreichende Antwort. Wollen Sie mich die Regeln dieses Wettstreites lehren, Prinz? Nur soweit es nötig ist, um mich nicht gerade meinen Kopf verlieren zu lassen, Prinzessin. Sie klagen mich des unfairen Verhaltens an. Selbst wenn ich dazu versucht wäre, würde es mir die Vorsicht verbieten, Prinzessin. Ich bitte um Verzeihung, die Ursache Ihrer Erregung zu sein. Ich bin nicht erregt. Dann bitte ich um Verzeihung, mich geirrt zu haben. Sie scheinen Ihrer Sache sehr sicher zu sein, Prinz. Ich kann es nicht leugnen. Ist Ihnen nicht um Ihr Leben bang? Prinzessin, wir sind alle in der Hand der Götter. Und Sie sind dazu noch in meiner Hand. Und die Götter verderben, wen sie verderben wollen. Ich kann plötzlich tot umfallen. Oder die Mauern des Palastes können einstürzen und uns alle begraben. Wollten wir jedoch in der Furcht vor solchen Ereignissen leben, so wäre uns der Tod ständig zur Seite. Ich habe vor dem Tode keine Angst. Und doch ist er Ihnen näher als je zuvor. 19 Prinzen haben auf dem Stuhl gesessen, auf dem Sie sitzen. Ich habe sie alle besiegt. Macht Sie das nicht nachdenklich. Sie werden mir zugestehen, Prinzessin, dass dies wohl kaum der Augenblick ist, um über erfüllte Schicksale nachzudenken. Meinen Sie nicht, dass ich auch den 20. besiegen werde? Wenn ich es nicht wäre, ja. Aber ich, Prinzessin, ich bin nun mal im Gespräch nicht zu besiegen. Was macht Sie so sicher, Prinz? Die Erfahrung, Prinzessin. Unser allereinziger Lehrmeister. Ich kann mich genau erinnern, wie ich einmal als Knabe bei der Tafel am Hofe meines Vaters einen König aus unserem Nachbarlande so gut unterhielt, dass er nicht merkte, wie sein Vorschmecker, der die Gerichte für ihn zu kosten hatte, tot umfiel. Er hörte mir zu und aß vergnügt weiter. Und wurde vergiftet? Nein. Den Vorschmecker hatte der Schlag getroffen. Aber, mein Freund, damals stand auf dem Gespräch kein solch ungeheurer Einsatz. Oh, der Einsatz, Prinzessin, war nicht klein. Der König musste nämlich so lange bei der Tafel gehalten werden, bis wir seine Armee, die draußen vor den Toren der Stadt stand, vernichtet hatten. Die Armee Ihres Gastes, Prinz? Es ist doch nicht einzusehen, wozu Gäste ihre Armeen mitbringen müssen. Und daher benutzten Sie die Gelegenheit. Seltsame Sitten sind das bei Ihnen. Oh, der eine vernichtet die Armeen hinterlistiger Gäste, der andere rottet die Thronanwärter der Nachbarländer aus. Jedes Reich hat seine eigenen Gebräuche. Und wie lange dauerte das Gemetzel? 8,5 Stunden, Prinzessin. Und die ganze Zeit redeten Sie? Oh, wesentlich länger, Prinzessin. Denn nach dieser Zeit hatte ich selbst Gefallen an meinen Worten gefunden. Eine lange Anlaufzeit. Und ich redete bis tief in den Tag hinein. Und man hörte Ihrem Gespräch zu? So lange und so atemlos, wie mir jetzt Ihr ganzer Hof zuhört. Außer einem Onkel von mir, der starb während der Mahlzeit. Der Schlag hat ihn getroffen. Nein, ihm waren versehentlich die vergifteten Speisen serviert worden. Prinz, entweder ist Ihr Reich ein Barbarenreich oder Sie lügen. Beides ist der Fall, Prinzessin. Indessen sind die Bewerbungen nicht nur Freiern aus den Kulturländern vorbehalten. Auch habe ich den Regeln nicht entnommen, dass ich mich an die Wahrheit zu halten hätte. Dennoch ist es üblich, Prinz. Sie mögen es nicht wissen, aber es gibt auch ungeschriebene Regeln. Bisher haben sich die Freier daran gehalten. Allerdings kamen sie aus Kulturländern. Und haben den Kopf verloren. Das, Prinz, hat mit der Wahrheit nichts zu tun. Sie möchten damit sagen, Prinzessin, dass es mit der Herkunft aus den Kulturländern zu tun hat? Sollte das eine Frage sein? Eine Vermutung. in Form einer Feststellung. Ich werde Sie als ungesagt betrachten, Prinz. Ich ersuche Sie, sich, solange Ihnen noch Zeit bleibt, an die reine, schlichte Wahrheit zu halten. Oh, die Wahrheit, Prinzessin, ist selten rein. Schlicht ist sie nie. Ich sehe, Prinz, dass Sie mich einschüchtern wollen. Das, Prinzessin, ist in der Tat meine Absicht. Sie scheinen mich sehr gering einzuschätzen. Durchaus nicht, Prinzessin. Sie sind schöner als der junge Tag im Frühling. Ich spreche nicht von der Schönheit, Prinz. Ich meine... Aber ich, Prinzessin, ich sprach soeben von der Schönheit. Sie unterbrechen mich, Prinz. Ich bitte um Verzeihung, Prinzessin. Es ist, soweit ich den Zeremonienmeister verstanden habe, in den Regeln keine Weisung enthalten, dass ich nicht unterbrechen dürfte. Nun, wenn es auch in den Regeln nicht enthalten ist, so sollte es Ihnen die Höflichkeit verbieten. Oder, Prinz, sollte Ihnen etwa die Angst vor der Niederlage die Höflichkeit vertrieben haben? Es war das Gespräch über Ihre Schönheit, Prinzessin, das mich die gesellschaftliche Form vergessen ließ. Das ist vielleicht verzeihlich? Sie sind gewandt, Prinz. Das muss ich Ihnen zugestehen. Wäre ich es nicht, Prinzessin, so hätte ich mich kaum auf diesen Platz gewagt, auf dem ich mich, ich muss es sagen, immer wohler fühle. Es freut mich, Prinz, dass ich Sie nicht langweile. Aber, Prinzessin, langweilen. Sie könnten es nicht, selbst wenn Sie es versuchten. Wir waren also soeben bei der Schönheit. Sie verglichen mich dem jungen Tag im Frühling. Ein armseliger Vergleich. Oh nein, Prinzessin, Sie verstehen nichts vom Frühling. Noch ist er Ihnen vorbehalten. Wie soll ich das verstehen, Prinz? Wir kommen darauf zurück, Prinzessin. Sie sind doch noch schöner als die Prinzessin Roxane von Mesopotamien. Und die war so schön, dass sich 6 ihrer Brüder töteten aus Furcht, sie würden sich in sie verlieben. Wie gut, dass ich keine Brüder habe. Nun, mir scheint, dass es in diesem Fall nicht mehr sehr erheblich wäre, ob nun noch 6 Prinzen mehr oder weniger tot sind. Und was ist aus der Prinzessin geworden? Der 7. Bruder tötete sie. Wo ist er? Warum fragt er nicht um mich? Er hat es nicht mehr nötig, er ist ja auch ohne dies gestorben. Schade. Ganz recht. Wie bitte? Ich sagte, ganz recht. Was meinten Sie damit? Ich meinte damit, dass Sie recht haben, Prinzessin, wenn Sie bedauern, dass der 7. Bruder der Prinzessin Roxane von Mesopotamien nicht mehr unter den Lebenden weilt. Wie ist er denn gestorben? Ich habe ihn getötet. Aus Rache? Aus Zufall. Aus Zufall? Ja, aus Zufall, Prinzessin. Wie Sie, Prinzessin, haben auch mich die Götter schon benutzt, um ihre verderblichen Pläne durchzuführen, die uns Menschen oft so unberechenbar erscheinen. Prinz, Sie vergessen sich! Auch das ist, soweit ich den Herrn Zeremonienmeister verstanden habe, nicht verboten. Dann vergessen Sie aber wenigstens nicht, dass Sie mich nicht nur im Gespräch besiegen, sondern auch für sich gewinnen wollen. Oder wollen Sie das nicht? Besiegen... Und für sich gewinnen zugleich. Das ist natürlich nicht einfach, Prinzessin. Sie, Prinzessin, haben 19 Prinzen besiegt. Aber ich glaube kaum, dass Sie dabei einen einzigen für sich gewonnen haben. Ich hatte es nicht nötig. Sie waren mir alle ergeben. Verfallen. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Jedenfalls, die Rolle, die mir bei diesem Wettstreit zufällt, schließt keine Gunstbezeugung in sich ein. Das kann man wohl behaupten. In Ihre Rolle indessen wird sie erwartet. Prinzessin, wenn ich Sie nicht für mich gewinnen wollte... So wäre ich doch wohl nicht hier. Den Tod kann man sich auf nützlichere Weise verdienen, als in einem fremden Reich öffentlich geköpft zu werden. Und doch haben 19 Freier anders darüber gedacht. Gedacht? Wer weiß, was sie gedacht haben. Was wollen Sie damit sagen? Prinzessin, es ist schwer, Gedanken zu erraten. Auch Prinzen haben wohl zwiespältige und nicht selten tiefe Seelen. Ich verstehe Sie nicht. Da war doch zum Beispiel dieser Prinz von Persien, der gestern hingerichtet wurde. Ein Milchgesicht mit einem Herzen wie ein Schwamm. Besser ein Herz aus Schwamm als eines aus Marmor. Ein altes astrachanisches Sprichwort. Aber darüber denkt man hier offensichtlich anders als bei uns. Der Prinz hat mir einmal gesagt... Haben Sie ihn denn gekannt? Von früher Kindheit an. Wir sind zusammen aufgewachsen. Es lag ihm nichts am Leben. Schon als Knabe hat er mir gesagt, er wolle sich später einen Streich spielen und sein Leben in einer nutzlosen und lächerlichen Sache verwirken. Das ist nicht wahr! Er war wirklich seltsam, schon als Jüngling. Dabei brach er bei der geringfügigsten Gelegenheit in Tränen aus. Ich wette, er hat auch hier geweint. Alle haben Sie geweint. Oh, dann sind Sie mir vielleicht böse, Prinzessin, dass ich lächle? Der Prinz von Syrien brach auf diesem Stuhl zusammen. Syrien? Dort gab es ja gar keinen Prinzen. Man scheint Ihnen hier aber böse Streiche zu spielen, Prinzessin. Der Prinz von Arabien musste schluchzend zum Tode geführt werden. Der Prinz von... Ja, das kann ich mir denken. Er hat seine jüngste Frau über alles geliebt. Was sagen Sie? Na ja, Prinzessin, er hatte doch schon 3 Frauen. Sie sollten gewiss die 4. sein. Das ist... Sie sind... Ja, aber warum denn nicht, Prinzessin? Seine Religion erlaubte es ihm. Ja, soweit ich weiß, schrieb sie es sogar vor. Allerdings nicht mehr als 4. Aber da kann ich mich täuschen. Nun verstehen Sie doch, Prinzessin, seine anderen Frauen hatten ihm nur Töchter geboren. Und er wollte wohl auch ein paar kräftige Söhne. Also ich muss sagen, ich finde das sehr verständlich. Sie schweigen, Prinzessin. Um der Götter willen, Prinzessin! Antworten Sie! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mir fällt nichts mehr ein. Es ist zu spät zur Antwort. Sie hat im Gespräch gestockt. Hat sie nicht im Gespräch gestockt? Ja. Hat mich... Ich habe verloren. Er hat das chinesische Reich und den Thron beleidigt. Schweigt, Kanzler. Er hat gesiegt. Eine kleine Beleidigung kann ein großes Reich vertragen, meine ich. Kalaf, Prinz von Astrachan. Ihr hört die Stimme seiner Majestät des Kaisers. Ihr habt Turandot, Prinzessin von China, damit zur Gemahlin gewonnen. Sklavin, was unterstehst du dich? Er ist nicht der Prinz von Astrahan. Er ist überhaupt kein Prinz. Er ist ein Abenteurer. Man soll die Sklavin reden lassen. Er ist ein Abenteurer, der in vielen Ländern um viele Prinzessinnen gefreit hat. Er hat sie alle sitzen lassen. Fragt ihn doch selber. Prinz, was haben Sie dazu zu sagen? Die Sklavin hat recht. Ich bin kein Prinz. Man fessle ihn und werfe ihn in den Kerker! Prinzessin? Liang, wie lange ist es jetzt seit meiner Niederlage? 10 Tage, Prinzessin. 10 Tage. Und ich habe sie überlebt. Er war ein Abenteurer, Liang. Ja, Prinzessin. Er war ein Abenteurer. Dafür sitzt er jetzt im Kerker und harrt seines Todes. War es das, was ihr hören wolltet, Prinzessin? Ich wollte gar nichts hören, Liang. Wo ist Pnina? Im Vorzimmer, Prinzessin. Seit 10 Tagen schon, seit ihr sie aus eurer Gegenwart verbannt habt. Ruf sie herein, Liang. Sehr wohl, Prinzessin. Du hast mich rufen lassen, Prinzessin. Warum hast du das getan, Pnina? Habe ich nicht recht getan? Das ist keine Antwort. War es nicht in deinem Interesse? Versuche nicht, mich zu überzeugen, dass du aus Anhänglichkeit gehandelt hast. Dein Motiv war Vergeltung dafür, dass er dich hat sitzen lassen. Freilich. Auch. Aber das müsstest du doch eigentlich begreifen. Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht begreife. Wo ist der Prinz? Ich meine, wo ist der Mann jetzt? Wahrscheinlich noch im Kerker, wohin er gehört. Hast du ihn nicht einmal geliebt, Nina? Heute hasse ich ihn. Er muss dir viel bedeutet haben. Ich habe es vergessen. Er muss dir damals viel bedeutet haben, sonst würdest du ihn jetzt nicht hassen. Was willst du eigentlich von mir? Von dir? Nichts. Du magst mich nicht. Ich habe dich nie gemocht. Aber allmählich wird es mir klar, dass das nicht unbedingt gegen mich spricht. Dafür gibt es manches andere, was gegen dich spricht. Ich weiß es, Pnina. Aber noch kann sich vieles ändern.

Das erste Opfer ist Hü. Du hast manches mit ihm gemein. Willst du das zweite Opfer sein? Nicht, wenn ich es verhindern kann. Außerdem, er wird dir gefallen. Er ist ein Prinz. Und es ist ohnehin die letzte Gelegenheit für dich. Ich würde dir keinen weiteren Freier mehr bieten können. Was hast du vor? Vielleicht wirst du es noch erfahren, vielleicht auch nicht. Heute Abend, Nina, wenn der wirkliche Prinz von Astrachan kommt, bist du die Prinzessin und ich die Sklavin, verstehst du? Wir beide wechseln die Kleider. Ich werde hinter dir stehen und wenn dann der Prinz kommt... Ich spreche mit der Prinzessin? Sie sprechen mit einer Prinzessin. Wie soll ich das verstehen? Nun, es gibt viele Prinzessinnen, nicht wahr? Ich will mich keineswegs als die Prinzessin bezeichnen. Ganz recht. Wie ja auch Sie, Prinz, nicht gerade der Prinz zu sein scheinen. Ich verstehe Sie nicht, Prinzessin. Nun, es gibt ja auch noch andere Prinzen, nicht wahr? Gewiss, Prinzessin, gewiss. Wenn auch vielleicht nicht mehr sehr viele. Ich habe ja wohl, wie Sie wissen, gründlich aufgeräumt. Ja, ja, das weiß ich, Prinzessin. Aber bei Ihnen dort hinten in Astrachan gibt es wohl noch viele, nicht wahr? Allein schon in Ihrer Familie. Ja, ich habe 4 Brüder. Nun, das ist eine stattliche Anzahl. Aber ich bin der Älteste. Ich erbe das Reich. Und die anderen? Die will ich, sobald ich König bin, auf die Insel Sendla schicken, die zu meinem Reich gehört. Ja, werden sich Ihre Brüder denn das gefallen lassen? Freiwillig nicht. Aber ich werde sie zwingen. Wie groß ist denn diese Insel? Sie war einmal sehr groß, aber sie wird täglich kleiner. Wie das, Prinz? Sie sinkt. Allmählich, aber unaufhaltsam sinkt sie ins Meer. Und Ihre Brüder werden mitsinken? Sie wissen es noch nicht. Das kann ich mir denken. Ach, und dann werden Sie das Reich allein besitzen. Ich denke schon. Und dann möchte ich gerne meine Schwestern, ich habe 7 Schwestern, mit den Herrschern der umliegenden Länder verheiraten und die Herrscher in der Hochzeitsnacht umbringen lassen. Und dann wird mein Reich noch viel größer. Mhm. Wird dir das nicht sehr schwierig sein? Und warum, Prinzessin? Nun, Sie müssten doch alle am gleichen Tage heiraten. Sonst schöpft doch die eine Schwester bei der anderen Verdacht. Wie klug Sie sind, Prinzessin. Sie haben wahrhaftig großartige Einfälle. Und Sie einen gesunden Drang zur Ausbreitung, Verehrtester. Ich verstehe Sie nicht, Prinzessin. Na, lassen wir das. Ja, was haben Sie denn sonst noch für Pläne? Oh, mein Kopf steckt voller Ideen. Man sagt, ich sei ein Träumer. Das kann ich nicht finden, Prinz. Ich glaube, wir werden uns sehr gut verstehen. Glauben Sie das auch? Oh ja, Prinzessin. Sagen Sie, Prinz, finden Sie mich schön? Wunderbar. Denken Sie, es gibt Leute, die meine Sklavin dort schöner finden als mich. Meinen Sie das auch, Prinz? Aber Prinzessin, eine Sklavin. Auch ich war einmal eine Prinzessin. Ja, sie war auch einmal eine Prinzessin, aber das ist lange her. Ich war noch sehr jung, als wir ihr Land eroberten. Etwas anderes, Prinz. Werden Sie die Prüfung bestehen? Die Prüfung? Ihr Kanzler hat mir doch mitteilen lassen, die Prüfung sei abgeschafft. Leider haben wir stattdessen den Kanzler abgeschafft, Prinz. Den Kanzler? Ja, heute Nacht wird er hingerichtet. Sie sehen, so etwas geht sehr schnell bei uns. Mir scheint fast zu schnell, Prinzessin. Und schnell muss es auch gehen, Prinz, wenn Sie sich die Prüfung ersparen wollen. Sie müssen mich entführen. Entführen? Ja, entführen, Prinz. Und zwar noch heute Nacht, sodass der Kaiser und das Volk es nicht bemerken. Ja, und das Reich, das chinesische Reich? Ach, hat man Ihnen das auch versprochen? Nun, wir holen es uns später nach, Prinz. Wir können ja doch nicht alles auf einmal mitnehmen. Und ein paar Schätze, die werde ich inzwischen schon einpacken. Ich erwarte Sie um Mitternacht hier. Sie lassen inzwischen satteln und anspannen. Haben Sie mich verstanden, Prinz? Ja, Prinzessin, ich habe Sie verstanden. Ich verehre Sie. Wie gut, Prinz. Sonst könnte aus der ganzen Sache nichts werden. Also, wir sehen uns um Mitternacht. Ja. Wollen wir die Sklavin dort nicht auch mitnehmen? Na, wo denken Sie hin, Prinz? Das wäre ja viel zu gefährlich. Nein, nein, nein, nein. Gehen Sie jetzt und auf später. Auf später, Prinzessin. Ich brenne vor Ungeduld. Er brennt, Prinzessin. Du dürftest zufrieden mit mir sein. Ich wünsche dir Glück zu Prinz und Reich. Sei unbesorgt. Das Reich wird mir nicht entgehen. Der Prinz wird das Los deiner Prinzen teilen. Bleiben noch die vier Brüder. Vielleicht gefällt mir einer von ihnen. Wenn nicht, bleibt er mit den anderen auf der sinkenden Insel. Ich habe viel bei dir gelernt, Turandot. Mag sei. Dafür wirst du vieles nie lernen, Pnina. Jedenfalls nicht mehr bei mir. Ich selbst beginne erst, einiges Wesentliche zu lernen. Aber das verstehst du nicht. Liang. Prinzessin. Den Spiegel. Hier, Prinzessin. Bin ich nicht eigentlich doch noch schön, Liang? Findest du mich nicht doch noch schön? Es ist seltsam, Prinzessin. Seit eurer Niederlage seid ihr viel schöner geworden. Findest du wirklich, Liang? Du kannst jetzt den Gefangenen eintreten lassen. Sie haben mich holen lassen, Prinzessin? Ja, ich habe Sie holen lassen, Prinz. Oder wie soll ich Sie nennen? Nennen Sie mich ruhig, Prinz. Ich trage den Titel schon seit vielen Jahren. Ich habe mich an ihn gewöhnt. Sie haben mich besiegt, Prinz. Ich habe 10 Tage Gelegenheit gehabt, es zu bereuen, Prinzessin. Waren nicht 10 Tage unfreiwillige Reue besser als ein schneller Tod? Die Antwort hängt im Wesentlichen von dem ab, was auf die 10 Tage folgt. Die Freiheit, Prinz. Oh. Ich danke Ihnen, Prinzessin. Darf ich mich also unbehelligt entfernen? Bitte bleiben Sie noch, Prinz. Ich möchte... Prinzessin, wenn Sie mir nahelegen möchten, zu niemandem über meinen Sieg zu sprechen... Seien Sie unbesorgt. Ich werde Sie und das chinesische Reich wie einen bösen Traum aus meinen Gedanken verbannen. Sie sind mir nicht wohlgesinnt, Prinz. Ich bin es nicht, Prinzessin. Ich warne Sie. Noch sind Sie in meiner Macht. Ich ahnte bereits, dass ich mich auf die mir soeben gewährte Freiheit nicht verlassen durfte. Also seien Sie doch nicht so zynisch, so kalt. Aber Prinzessin, ist es meine Schuld, dass ich so geworden bin? Gibt es denn nichts, was Sie bewegen könnte? Bewegen? Wozu wollen Sie mich bewegen, Prinzessin? Zu einem menschlichen Gefühl. Verachten Sie mich so sehr. Tränen? Tränen, Prinzessin? Das ist nicht klug. Frauen sollten vor Männern nicht weinen. Sie sind ein... Tränen versuchen, Mitleid zu erwecken und bewirken genau das Gegenteil. Sie sind ein Unmensch! Ich werde Sie doch hinrichten lassen. Ja, ich werde Sie hinrichten lassen. Sehen Sie? Und mich nennen Sie einen Unmenschen. Darf ich mich jetzt entfernen? Nein! Dann erlauben Sie mir wenigstens, mich zu setzen, Prinzessin. Ich bin etwas müde. Bedenken Sie... 10 Tage lang im Kerker, ohne Sitzgelegenheit, bis auf den Fußboden. Und der war nass. Nass? Das tut mir leid, Prinz. Oh, das tut mir sehr leid. Schon gut, Prinzessin. Ich habe es ja nun hinter mir. War es denn sehr schlimm? Oh, es gibt angenehmere Aufenthalte. Aber... man ist als Abenteurer ja einiges gewohnt. Ich habe viel nachgedacht. Der Kerker ist für mich stets vor allem ein Ort der Einkehr gewesen. Und worüber haben Sie nachgedacht? Über die Vergangenheit natürlich. Ich denke nur über die Vergangenheit nach. Und die Zukunft? Oh, ich habe es mir schon seit langem abgewöhnt, über die Zukunft nachzudenken. Für einen, der keine Aufgabe zu erfüllen hat, ist das eine ganz nutzlose Beschäftigung. Prinz, wenn aber ich Ihnen eine Aufgabe stellte... Sie, Prinzessin? Glauben Sie, das könnte ich nicht tun? Was ist Ihre Antwort, Prinz, wenn ich Ihnen eine Verantwortung gebe? Ich würde Sie mit dem Verantwortungsbewusstsein eines Abenteurers zu tragen wissen. Und wenn ich davor nicht zurückschreckte? Dann, Prinzessin, ja, ich muss sagen, dann gehört Ihnen meine Bewunderung und meine Verehrung. Mehr nicht, Prinz? Das liegt bei Ihnen. Wenn Ihnen mehr gehören soll, dann müssen auch Sie... Ja, schließlich kann niemand behaupten, dass Sie bisher viel gegeben haben. Ich weiß es. Aber ich könnte es vielleicht auch einmal versuchen, nicht wahr? Oh, Prinz, ich könnte mich ändern. Es wäre an der Zeit. Sie sind ein verwöhntes Kind, Prinzessin, das schon viel Unheil angerichtet hat. Das aber gern weiter verwöhnt werden möchte. Wenn es verspricht, das Unheil wieder gut zu machen, soweit das möglich ist. Wir fangen gleich an. Passen Sie auf. Zunächst geben wir Ihren Nachbarländern die Unabhängigkeit zurück. Sie entwerfen kühne Pläne, Prinz. Ich habe Sie gewarnt, Prinzessin. Auch die Verantwortung ist für mich ein Abenteuer. Hören Sie, Prinz. Was will das Volk? Ich weiß es nicht. Vielleicht will es den Prinzen sehen, der mich besiegt hat. Vielleicht aber auch den Kanzler Hü, den ich besiegt habe. Die Hinrichtung eines Kanzlers ist schließlich ganz etwas Neues für unser Volk. Was hatte er denn auf dem Gewissen? Oh, vieles. Beinahe alles. Jetzt übertreiben Sie, Prinzessin. Ich glaube kaum, dass es die Schönheit des Kanzlers Hü war, die 19 Freiern den Kopf gekostet hat. Müssen wir davon reden, Prinz? Ja. Ich gedenke darauf zurückzukommen, wann immer es mir passt. Aber nicht jetzt, Prinz. So, hören Sie doch. Das Volk ruft mich. Und Sie. Dann wollen wir doch zu ihm hinabsteigen. Sie sind doch gewiss noch nie über die Tore der kaiserlichen Gärten hinausgekommen. Auf die Straßen Ihrer Hauptstadt. Noch nie. Sie werden sehen, wie aufregend das für eine Prinzessin ist. Es wird Ihr erstes Abenteuer sein. Kommen Sie. Kennen Sie denn die Straßen meiner Hauptstadt? Ein Abenteurer kennt die Straßen aller Hauptstädte. Und man wird uns nicht die Kleider zerreißen und auf die Füße treten? Natürlich wird man das. Es gehört dazu. Kommen Sie, Prinzessin. Es wird Zeit, dass ich Sie in die Geheimnisse des Regierens einweihe. Wir fangen von unten an. Kommen Sie! Ich komme, Prinz! Na, endlich ist es soweit. Ja, ja. 19 königliche Köpfe für das Herz eines Abenteurers. Aber es scheint sich gelohnt zu haben. Oft geben einem die Götter Rätsel auf. Oh, Majestät. Wo ist die Prinzessin? Wo sie ist, Majestät? Dort unten auf der Straße. Am Arm des Abenteurers, mitten unter dem Volk. Sehen Sie, Majestät? Da gehen sie. Ich sehe es. Ich weiß, dass es der Wille der Götter war. Was hätte es sonst sein können? Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.